Herzlich willkommen bei Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars und ich stelle euch heute Comic Review vor. Comic Review ist ein Podcast von Daniel Rätsch, den man normalerweise bei Fortsetzung folgt, einem Fernsehserien-Podcast oder Filme und Serien auf DVD, also FUSAT, hören kann. Ich glaube, Comic Review versteht sich ein bisschen als Spin-off von Fortsetzung folgt, aber hier bespricht er eben keine TV-Serien, sondern Comics. Und das macht er seit August 2012. Er ist mittlerweile bei über 30 Folgen. Und er bespricht nicht irgendwelche Comics, also nicht irgendwie Superman oder X-Men, diese ganzen Kram, den man eh schon kennt, sondern er hat sich tatsächlich auf die deutschsprachige Szene fokussiert, wenn ich das richtig sehe. Und das wirkt auf mich besonders anziehend, weil ich gerade meine erste Bestellung bei Quibi aufgegeben habe, beziehungsweise schon bekommen habe. Und man weiß oft in der deutschen Szene nicht so richtig, woran man ist. Und wenn man vorher hier bei Daniel mal in einen Podcast reingehört hat, zum Beispiel in Episode 26, wo er den ersten Band von DD bespricht, der da heißt Sind Sie tot, Madame? Dann bekommt man einen Eindruck davon, was einen in diesem Comic erwartet. Das ist dann auch der Dreh- und Angelpunkt der ersten Geschichte des ersten Bandes von DED. Er wird von einer mysteriösen Auftraggeberin quasi von Haus zu Haus geschickt und findet jedes Mal eine Leiche vor. Und im Stile eines Columbos, also ein weiter Trenchcoat, versucht er nunmehr hinter das Geheimnis der Anruferin bzw. der Morde zu kommen. Dabei wird die Geschichte nicht in einer klassischen Detektivgeschichte erzählt. Natürlich gibt es am Ende eine Auflösung, aber die Art und Weise, wie der Fall gelöst wird, ist sehr angenehm, sehr positiv, stellenweise sehr humoristisch und man weiß immer nicht so recht, woran man ist. Handelt es sich hier mehr um eine Komödie, ein Fantasy, ein paranormales Ereignis, will ich es mal nennen. Das lässt den Leser relativ lange im Trüben fischen um die wahren Beweggründe der Anruferin. Was ich sehr positiv finde, denn so wird eine gewisse Spannung aufgebaut, wo man am Ende nachher als Leser auch wirklich wissen möchte, wie geht die Geschichte aus und was hat es nun mit diesen ganzen Toten in dem Haus oder in den verschiedenen Häusern zu tun. Daniel hat nämlich, so wie ich das rausgehört habe, eine ziemliche Expertise. Also, wenn er einen Comic bespricht, dann macht er es richtig. Er fängt auf der inhaltlichen Ebene an meistens, bespricht natürlich auch den Zeichenstil und geht dann aber auch schnell über zur Anordnung der Panels, zur Papierqualität, zur Druckqualität und so weiter und so fort. Alles, was dazugehört. Und das, finde ich, zeigt eigentlich, dass Daniel davon eine Menge Ahnung haben muss. Und das kann ja dem Hörer dann nur recht sein. Ich glaube sogar, manchmal hält Daniel ein bisschen mit seinem Wissen zurück, einfach um die Hörer nicht zu überfordern, was natürlich auch eine Qualität dieses Podcasts dann am Ende ist, dass er wirklich für jeden verständlich ist und nicht nur für Leute, die schon irgendwie jahrelang Comics lesen. Mir gefällt auch dieser Indie-Gedanke, den Daniel da weitertreibt, einfach weil es anscheinend so viele tolle deutsche Comics gibt, aber die passieren irgendwie in der Öffentlichkeit gar nicht. Also wir gehen ins Kino, gucken die Avengers, aber ja, hier so ein Comic wie zum Beispiel Die Toten, also den kennt ja kaum jemand. Vielleicht, wenn man in der Comic-Szene so ein bisschen drin ist, dann ja, aber das war's dann auch. Und das finde ich eigentlich schade. Das sind eine Menge Perlen, die da rumliegen. Und bei Comic Review kann man sie alle finden. Daniel hilft einem da. Für mich war Earth Unplugged jedenfalls einer der Entdeckungen, die sich wirklich lohnen, auch den Hörern zu empfehlen. Denn das ist ein Comic, den man auf alle Fälle nochmal von vorne anfängt zu lesen, wenn man gerade damit durch ist, um einfach die Detailfülle in sich aufzunehmen. Nun braucht man keine Angst zu haben, das ist jetzt kein Comic, der vor Wortschwall überbürdet. Er ist relativ einfach gehalten, was die Textseite angeht, aber die Texte, die enthalten sind, werden eben nochmal auf das Wesentliche konzentriert und erzählen auch nicht einfach nur nochmal das, was eben in den Bildern eh zu sehen ist. Also schon die Art und Weise oder die Kunst, die man als Comicleser ganz gerne haben will. Weil warum soll ich Text lesen, wenn ich es in den Bildern schon sehe? Wer sollte Comic Review also hören? Natürlich alle, die sich für Comics interessieren, vielleicht Leute, die sich für Webcomics interessieren, denn das geht in Deutschland offenbar oft Hand in Hand. Also DD zum Beispiel ist eigentlich auch ein jemand, der mit einem Webcomic angefangen hat, aber der hat hier auch, ja, man kann eigentlich sagen, eine Graphic Novel abgeliefert und die Daniel dann bespricht. Und natürlich jeder, der unbekannte Comics kennenlernen möchte. Sowas wie Lucky Luke ist ab und zu auch dabei, aber das ist eben nicht die Regel, sondern meistens sind es Comics, die nicht besonders bekannt sind. Und das ist für mich wirklich das Schöne, das Reizvolle, denn gerade wenn man dann einen Comic in Händen hält, wo drin steht, hier Erstauflage 300 Exemplare, das ist, weiß ich nicht, das hat für mich eine andere Wertigkeit als ein Comic, der millionenfach weltweit verlegt wird und vielleicht auch nur eine Übersetzung aus dem Englischen ist. Und hier hat man wirklich, was Zeichenqualität und Storytelling angeht, wo man da keine Abstriche machen muss, aber man hat eben eines von wenigen Exemplaren in der Hand. Das hat auch was, finde ich. Und da hilft mir Daniel wirklich, jetzt auszusortieren, denn ich bin immer kurz davor, nach Hören einer Episode von ihm direkt den Comic in den Warenkorb zu legen, bis ich dann beim Auschecken den Preis sehen würde, den ich da wieder latzen würde. Ja, da hört es dann oft auf. Ja gut, wer sollte das nicht hören? Wer sollte Comic Review nicht hören? Natürlich jeder, der kein Geld für Comics ausgeben möchte, der Problem hat, da Haus zu halten, denn nach vielen der Empfehlungen, weiß ich nicht, ist der Kaufreflex wirklich groß bei mir. Wer sich nicht für Comics interessiert, der sollte natürlich auch nicht Comic Review hören. Vielleicht doch einfach, um sich da ein bisschen mitreißen zu lassen von Daniels Begeisterung. Das geht natürlich auch. Was ich noch bemängeln wollen würde, wäre der Sprachrhythmus von Daniel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da an mir liegt auch. Ich glaube, manchmal ist mein Hörvermögen da einfach inkompatibel mit der Sprachmelodie von Daniel. Denn oft steige ich dann irgendwann aus, weil er doch sehr schnell redet. Er packt eben diese ganzen vielen Informationen in Folgen, die selten länger sind als 20 Minuten. Und man findet schnell wieder rein, aber oft erwische ich mich dabei, wie ich dann doch aus dem Redestrom von Daniel rausfalle. Ich glaube, wer Podcasts generell auf doppelter Geschwindigkeit hört, wird hier keine Probleme haben. Aber Daniel könnte ein bisschen langsamer reden, glaube ich, aber es liegt auch so ein bisschen an seiner Sprachmelodie. Das kann aber auch alles was Persönliches von mir sein. Also da hört am besten selber rein und guckt, wie das für euch passt. Ja, mehr habe ich dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Comic Review ist ein super Podcast für jeden, der sich mit Comics auseinandersetzen möchte. Und dabei möchte ich es dann auch belassen. Bis zum nächsten Mal bei Wir hören Stimmen.